Man hat das Bild vom 7. Oktober, dem Tag des DDR-Jubiläums und der Militärparade, noch vor Augen. Für den Nachmittag waren Volksfeste angesetzt, in vielen Bezirken, aber auch zentral auf dem Alexanderplatz, mit Buden und Bühnen für Künstlerauftritte. Doch es war auch in anderer Weise ein Gedenktag. 5 Monate vorher hatte die DDR Kommunalwahlen abgehalten, deren amtliche Ergebnisse wegen offenkundiger Manipulation anhaltend für Proteste sorgten, und zwar jeweils am 7. eines Monats, jeweils auf dem Alexanderplatz. So bildeten sich am 7. Oktober neben der offiziellen Fröhlichkeit ab 16 Uhr rund um die Weltzeituhr Gruppen und Grüppchen. Manche diskutierten, andere warteten nur schweigend ab, wobei auffiel, dass mancher Diskutant immer schnell von einem Ring schweigender junger Leute umstellt wurde, alle mit Windjacken, alle mit dem gleichen abweisenden Blick. Manchen nahmen die Aufpasser auch mit. Auf einen Wink hin wurde der dann abgeführt. Inzwischen wird deutlicher, was damals eigentlich los gewesen ist auf dem Alexanderplatz. Es war ganz einfach, jedenfalls aus der Sicht des damaligen Politbüros. Die Konterrevolution war ernsthaft auf dem Marsch. Diese Einschätzung hat jetzt die DDR-Schriftstellerin Christa Wolf vor dem Ostberliner Untersuchungsausschuss zur Verfolgung von Polizeiübergriffen wiedergegeben. Und sie berief sich dabei auf ein Gespräch zwischen dem bisherigen Volkskammerpräsidenten Sindermann und dem Präsidenten der DDR-Akademie für Künste, Manfred Wegwerth. Sindermann habe dabei eingeräumt, dass die Lage am 7. Oktober falsch eingeschätzt worden sei. Diese Erkenntnis ist allerdings erst wesentlich später gekommen, denn 2 Tage darauf, zur üblichen Montagsdemonstration in Leipzig, drohte noch eine Eskalation weit größeren Kalibers. Die vermeintliche Konterrevolution vom Wochenende fest im Blick, hatte die Parteispitze sich zum Durchgreifen mit allen Mitteln entschlossen. Auf obersten Befehl wurden Truppen nach Sachsen verlegt, den Ausnahmezustand gab es schon Tage davor und es wurde auch scharfe Munition ausgegeben. Erich Honecker selbst war es, der dann einen allgemeinen Schießbefehl erteilte und sein Land damit der gefürchteten chinesischen Lösung preisgab, der gewaltsamen Niederschlagung der Reformbewegung wie zuvor in Peking. Diese inzwischen schon seit Tagen umlaufenden Gerüchte wurden jetzt von mehreren Quellen aus dem Staatsapparat bestätigt, inzwischen hat sogar eine DDR-Zeitung darüber berichtet. Nach der Darstellung des CDU-Blattes Die Union in Leipzig wurden die Soldaten darauf hingewiesen, dass im Einzelfall und bei entsprechendem Befehl auf das Volk geschossen werden müsse. An diesem Tag hatten die Leipziger Demonstrationen erstmals unübersehbar Massencharakter angenommen. Etwa 70.000 waren auf den Straßen. Dass der Staat hart reagieren könnte, war noch gegen Mittag die Befürchtung gewesen. Warum es dann doch nicht zum Einsatz kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Wie es heißt, habe sich Egon Krenz, damals noch Sicherheitschef des Politbüros, persönlich um Deeskalation bemüht. Sein Amtsnachfolger Herge zitierte am Tag der Wahl von Krenz zum Staatsratsvorsitzenden aus dem schließlich gültigen Befehl, wonach der Einsatz von Schusswaffen bei Demonstrationen grundsätzlich verboten sei. Offenkundig der Gegenbefehl, der Honeckers Order außer Kraft setzte. Oder stimmt dieser Teil der Geschichte so gar nicht? Überraschend hat Gewandhauschef Kurt Masur sich dazu zu Wort gemeldet. Der friedliche Verlauf sei nicht das Verdienst von Krenz gewesen, sondern das Ergebnis eines Telefonats zwischen ihm, Masur und der SED-Bezirksleitung in Leipzig, in dessen Folge man den Appell zur Verhinderung von Konfrontationen formuliert habe. Der Befehl aus Ost-Berlin indessen habe lediglich den Auftrag enthalten, ein Ausufern der Ereignisse zu verhindern. Und er sei auch so spät gekommen, dass zur Übermittlung an die Einsatzkräfte nur mehr 45 Minuten geblieben seien. Wenn dies stimmt, wäre die DDR am 9. Oktober nur noch haarscharf an der Katastrophe vorbeigekommen. Mitgliedsantrag Ungarns ist im Europarat positiv aufgenommen worden. Der ungarische Außenminister Gyula Horn meinte optimistisch, dass sein Land noch im kommenden Jahr in den Kreis der 23 Demokratien einziehen könnte. Damit wäre Ungarn erstes osteuropäisches Mitglied in der Straßburger Staatenorganisation. Die Ungarn haben keinerlei Bedenken, der Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten. Die Anerkennung der Grundrechte und Grundfreiheiten der Bürger ist eine der Vorbedingungen für die Aufnahme. Gyula Horn hat gleichzeitig eine Delegation des Europarates nach Budapest eingeladen, um die für den Frühsommer geplanten Parlamentswahlen zu beobachten. So könnten sich die Europäer davon überzeugen, dass diese Wahlen auch wirklich demokratisch durchgeführt werden, meinte der Außenminister. Polen und Jugoslawien haben sich heute der ungarischen Initiative angeschlossen. Sie haben auch einen Beitrittswunsch geäußert. Bereits im Januar wird der Versammlungspräsident Anders Björk nach Belgrad reisen, um die Aufnahme Jugoslawiens vorzubereiten. Mit Polen ist ein Gesprächstermin noch nicht festgelegt. Zum Thema DDR hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates heute eine Sondersitzung des Ministerkomitees gefordert. Diese Initiative geht auf einen Vorschlag der Generalsekretärin des Europarates, Catherine Lalumière, zurück. Sie will die Entwicklung Europas weder der EG noch den Supermächten allein überlassen. Das Ministerkomitee hat diesen Vorschlag begrüßt. Eine derartige Gipfelkonferenz bedarf jedoch gründlicher Vorbereitung. Aus diesem Grund wurde noch kein formeller Beschluss darüber gefasst. Klar scheint jedoch, dass die Europäer mit Ost-Berlin ins Gespräch kommen wollen. Man will erst die versprochenen freien Wahlen in der DDR abwarten. Dann sollen Möglichkeiten ausgearbeitet werden, wie der Reformprozess und die Liberalisierung in Ostdeutschland unterstützt werden könnten. Ungarn und Polen sind heute außerdem der Kulturkonvention des Europarates beigetreten. Alle 23 Europaratsländer gehören dieser Konvention aus dem Jahr 1954 an. Sie regelt die Zusammenarbeit in Kultur, Forschung, beim Jugendaustausch und im Sport. Jugoslawien ist dieser Konvention bereits 1987 beigetreten. Ungarn hat ferner die Artenschutzkonvention von Bern unterzeichnet. Der polnische Außenminister setzte schließlich seine Unterschrift noch unter die Konventionen über Dopingkontrolle im Sport, ebenso wie über grenzüberschreitendes Fernsehen. Wenn der Europarat im gegenwärtigen Tempo seine Beziehungen zu Osteuropa ausbaut, könnte das einen entscheidenden politischen Aufschwung für die Staatenorganisationen bedeuten. Petra Klingbeil war das aus Straßburg. Die Wachablösung von Todor Schiwkow hin zu Petar Mladenov, sie ist erst ein paar Tage her. Und der neue Mann in Bulgarien, Petar Mladenov, er versucht jetzt die bulgarische Variante von Glasnost und Perestroika zur aktuellen Situation im Balkanstaat Bulgarien. Johannes Grotzki. Die politische Szene Bulgariens gerät in Bewegung. Der Rundfunk in der Hauptstadt Sofia rief die Bevölkerung zu einer Massendemonstration auf, die aus Anlass einer entscheidenden Parlamentssitzung morgen vor der Volksversammlung stattfinden soll. In dieser Sitzung könnte eine möglicherweise radikale Umbildung der bulgarischen Regierung verabschiedet werden. Außerdem wird als Nachfolger des abgelösten Todor Schiwkow auch ein neuer Staatschef gewählt. Oppositionelle Kreise haben ebenso zu einer Großdemonstration aufgerufen, die Samstag in Sofia stattfinden soll. Ein Club für Perestroika und Glasnost tritt zusammen mit einer oppositionellen Umweltschutzgruppe als Organisator auf. Noch vor einem Jahr waren Mitglieder dieser Bewegung, vor allem Wissenschaftler und Intellektuelle, aus der Partei ausgeschlossen worden. Inzwischen hat der neue Parteichef Mladenov öffentlich seinen Reformwillen demonstriert. Die ausgeschlossenen Parteimitglieder sind, als eine der ersten Maßnahmen, wieder in die Reihen der Kommunisten aufgenommen worden. Außerdem hatte sich der neue Parteichef mit den Vertretern informeller Gruppen zu einem Dialog getroffen. Wie aus Kreisen oppositioneller Kräfte verlautet, habe man nun Hoffnungen, dass ein neuer Geist in die bulgarische Politik einzieht. Der politische Wandel zeigt in bulgarischen Massenmedien allerdings noch keinen nachhaltigen Einfluss. Vor Ort wird weiterhin mangelnde Offenheit in sensiblen Fragen kritisiert. Kabinettsliste der Volkskammer Hans Modrow, der neue Ministerpräsident in der DDR, hält sie geheim. Morgen werden die Namen genannt. Bekannt wurde nur, dass Modrow heute mit den Chefs der Blockparteien und anderen Persönlichkeiten verhandelte, was auf eine Koalitionsregierung schließen lässt. Die Namen, die heute bekannt wurden, waren andere. Wenige Stunden vor der Volkskammersitzung fand auf Anordnung von SED-Chef Egon Krenz eine Säuberung in der Parlamentsfraktion der bisherigen Staatspartei statt. Die Aktuelle Kamera überraschte heute Abend mit dieser Information. Dass folgende Abgeordnete ihr Mandat niederlegen: Hans Albrecht, Hermann Axen, Hans-Joachim Böhme, Johannes Chemnitzer, Friedrich Dickel, Horst Dolus, Kurt Hager, Joachim Herrmann, Erich Honecker, Margot Honecker, Günter Kleiber, Werner Krolikowski, Inge Lange, Erich Mielke, Günter Mittag, Erich Mückenberger, Gerhard Müller, Alfred Neumann, Alfred Rode, Horst Schumann, Horst Sindermann, Willi Stoff, Ernst Timm, Harry Tisch, Werner Walde, Herbert Ziegenhahn, Heinz Ziegner. Egon Krenz empfahl der Volkskammer, einen Fraktionsbeschluss vorzuschlagen, demzufolge 27 Nachfolgekandidaten in die SED-Fraktion nachrücken. Der Vorschlag wurde dem Präsidium der Volkskammer zugeleitet. Damit hat Egon Krenz nicht nur die alten, prominenten politischen Widersacher ihrer Einflüsse beraubt, sondern er bereitet auch die SED-Fraktion auf parlamentarische Debatten mit den Blockparteien vor. Die Zeit der geschlossenen Abstimmungen und der schweigenden Abgeordneten ist vorbei. Die SED muss vor Wahlen, die diesen Namen verdienen, Profil bekommen. Die Blockparteien werden mit Sicherheit auch in der Regierung von Hans Modrow das Profil geben. Denn wenn sich Informationen bewahrheiten, wonach das bisherige Kabinett von 44 Mitgliedern auf 22 abgespeckt werden soll, unter denen dann 11 Minister aus den Blockparteien oder anderen Gruppierungen kommen, dann sind die politischen Akzente verschoben. Die Liberalen beispielsweise verlangen neben dem Justizressort 3 weitere Regierungsämter. Ob indes auch Vertreter der Bürgerbewegung in der Koalitionsregierung sitzen, ist ungewiss. Interessant jedenfalls ist, dass heute durchsickerte, Konsistorialpräsident Manfred Stolpe von der Evangelischen Kirche solle der Regierung angehören. Genannt wurden auch Namen wie der von Rechtsanwalt Vogel, dessen humanitäre Bemühungen in den deutsch-deutschen Beziehungen bekannt sind, und auch Gregor Gysi, der Anwalt des Neuen Forum. Doch das bleibt Spekulation. Fest steht dagegen, dass sie ein Ausschuss mit den Fragen von Wahlen in der DDR beschäftigen wird und dass auch die Überarbeitung der Verfassung von einem Fachgremium für eine breite Beratung in der Volkskammer und in der Öffentlichkeit vorgesehen ist. Lutz Krieger war das zur Regierungsbildung in Ost-Berlin. Unterdessen haben sich auch heute viele Menschen im Westen und im Osten Berlins an der Mauer versammelt, sie alle voller Erwartung und voller Hoffnung, das Brandenburger Tor werde vielleicht als Passierstelle geöffnet. Für uns ist Henning von Levis unter den wartenden Journalisten aus aller Welt. Herr von Levis, was gibt's zu berichten? Tja, Herr Tadler, die Wellen schlagen hoch hier am Brandenburger Tor, diesseits und jenseits des Tores. Drüben auf der anderen Seite demonstrierte heute Abend ja die neue FDJ gegen ihren ehemaligen Vorsitzenden Eberhard Aurich. Und hier auf dieser Seite fordern die Menschen nach wie vor, macht endlich das Tor auf. Gib das Tor doch endlich frei! Gib das Tor doch endlich frei! Gib das Tor doch endlich frei! Gib das Tor doch endlich frei! Reiß die Mauer ein! Reiß die Mauer ein! Reiß die Mauer ein! Tja, reiß die Mauer ein, aber die Verantwortlichen mauern. Wie erscheint die Verantwortlichen in Ost und West, genauer gesagt die Polizei? Auf einer Pressekonferenz des Berliner Polizeipräsidenten, die heute Abend im Reichstag stattfand, wurde argumentiert, dass Sicherheitserwägungen einer Öffnung des Brandenburger Tores bzw. eines Mauerdurchbruchs im Wege stünden. Stein des Anstoßes ist speziell das Fernsehdorf, das hier rund um unseren Ü-Wagen entstanden ist. Die Sprecher der Polizei sagten, dass sie keinerlei Anhaltspunkte hätten, dass das Tor irgendwann jetzt oder später geöffnet würde. Doch wenn dann der Tag X käme, könnte das Chaos ausbrechen. Denn dann würden Hunderttausende aus Berlin und aus dem Bundesgebiet in Richtung Brandenburger Tor strömen. Sie liefen Gefahr, dann von der Mauer buchstäblich erdrückt zu werden. Darum soll die Straße geräumt werden und die Fernseh- und die Rundfunktechnik auf die andere Straßenseite hin verlagert werden, in ein kleines Wäldchen, das Polizeigebiet ist. Die Polizei hat angeboten, Tribünen zu bauen und eventuell sogar eine Straße oder eine Brücke über die Straße des 9. November. Ob und inwieweit die Verlagerung der schweren Technik möglich ist, das will man gemeinsam mit den Fernsehanstalten und mit der Bundespost prüfen. Manches deutet darauf hin, dass es eine Absprache zwischen der Westberliner und der Ostberliner Polizei gibt, solange das Brandenburger Tor nicht zu öffnen, bis die Straße hier geräumt ist. Das klang an, jedenfalls auf der Pressekonferenz heute Abend, auf einer Pressekonferenz, die offiziell gar keine sein sollte, sehr zum Ärger der amerikanischen Kollegen, durfte nicht gefilmt werden. Fazit der Polizei jedenfalls, die jetzige Lage hier am Brandenburger Tor sei unerträglich. Das Fernsehdorf müsse verschwinden, denn es sei illegal. Der Polizeisprecher wörtlich, es geht so nicht. Wie es denn gehen kann und weitergehen soll, das steht zurzeit in den Sternen. Und an Sternen mangelt es nicht in dieser kalten und klaren Nacht hier am Brandenburger Tor. Ich persönlich schließe Überraschungen überhaupt nicht aus. Und damit zurück nach Köln. Henning von Levis, direkt vom Brandenburger Tor in Berlin. Beim innerdeutschen Telefonverkehr oder bei der medizinischen Betreuung der DDR-Bevölkerung, um dann die folgende grundsätzliche Bedingung zu formulieren. Entscheidend ist und bleibt ein grundlegender Wandel des politischen und wirtschaftlichen Systems in der DDR. Wir wollen niemanden unsere Vorstellungen aufdrängen, aber niemand kann bestreiten, dass sich der Sozialismus als ein einziger Fehlschlag erwiesen hat. Der CSU-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Theo Weigel bezeichnete als wirksamste Wirtschaftshilfe für die DDR die Einführung marktwirtschaftlicher Konzepte, verkündete, dass bei einem entsprechenden ordnungspolitischen Neuanfang die DDR in einem Jahrzehnt Anschluss an die Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft gewinnen könnte und sagte nach Aufzählung diverser möglicher ökonomischer und ökologischer Engagements der Bundesrepublik für die DDR: Die Bürger der DDR müssen selbst über ihre Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entscheiden. Wenn dieser Prozess in Richtung Marktwirtschaft läuft, werden wir dies im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Wir werden aber nicht die bisherige oder eine neue Spielart der sozialistischen Planwirtschaft in der DDR finanzieren. Der FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff bezeichnete die Schaffung marktwirtschaftlicher Rahmenbedingungen in der DDR als schlichtes ökonomisches Erfordernis und fuhr fort: Deshalb liegt der Schlüssel zur Überwindung des Wirtschaftsgefälles nach wie vor in Ost-Berlin. So dann nahm Lambsdorff alle aufs Korn, die sich ohne ihn zu fragen über einen Lastenausgleich zugunsten der DDR Gedanken gemacht hatten. Es ist schon merkwürdig zu sehen, meine Damen und Herren, wie nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch Sprecher der Unionsparteien als erste Steuererhöhung, Notopfer, Briefmarkenzuschläge und Ähnliches einfallen. Das ist, meine Damen und Herren, mit der FDP nicht zu machen. Der frühere Bundeskanzler und SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt lobte den Biedenkopf-Leber-Vorschlag, einen Tag im Jahr für die DDR zu arbeiten, und mokierte sich darüber, dass der runde Tisch, zu dem die SPD alle führenden Kräfte dieser Republik zum Wohle der DDR gebeten hatte, so in Misskredit geraten ist, indem er die folgende Geschichte auftischte. Die Tradition des runden Tisches geht ins 12. Jahrhundert zurück, nämlich auf den König Artus. Sehr ernst gemeint war der Aufruf, den Parteienstreit zu vergessen, damit alle politischen Kräfte zusammenwirken können. Die Interessen unseres Volkes gebieten, ein hohes Maß an nationaler Gesamtverantwortung und Solidarität. Ansätze für gemeinsame Initiativen zugunsten der DDR, die von allen Parteien getragen werden, gibt es sicher. Nämlich dort, wo es um praktische Hilfen geht, die jetzt notwendig sind, unabhängig davon, welcher Reformkurs in der DDR eingeschlagen wird. Bundeskanzler Helmut Kohl hat zum Beispiel Gespräche mit der DDR über Devisenprobleme angekündigt, die sich aus der Reisefreiheit ergeben. Genau das ist ein Thema, das den Einfallsreichtum aller, die es angeht, herausfordert. So viel von Klaus Hofmeier und so viel aus dem Bundestag zum Gang der Dinge in der DDR. Dort wird unterdessen immer offener die Frage nach dem Agieren von Erich Honecker in der jüngsten Vergangenheit gefragt, so zum Beispiel nach einem Schießbefehl für die berüchtigten Sicherheitskräfte noch zu den Demonstrationen in Leipzig vom Oktober dieses Jahres. Dazu Aktivitäten gewesen sein soll. Das hatte in Leipzig am 9. nichts mit Egon Krenz zu tun. Es war eine rein örtliche Initiative, für die ich all denen dankbar bin, dass sie das Risiko auf sich genommen haben. Wir haben gezittert vor Angst, ob es gelingt oder nicht. Hartwig Eber und die weißen Flecken in der jüngsten Vergangenheit der DDR. Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Thema. Viele Menschen in der DDR beschäftigt weiterhin die Frage, warum die Gewaltanwendung der Obrigkeit der DDR Demonstrationen vor der Wende im Land nicht völlig aufgeklärt werden sollte. Zwar sind Verfahren bei der Justiz in der DDR anhängig, doch gibt es offenbar immer noch Widerstand dagegen. Ulrich Leithold berichtet. Einen absurden Verdacht nennt SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski Schlussfolgerungen, die nach Auftauchen eines Tonbandmitschnitts einer internen Rede vor der SED-Volkskammerfraktion gezogen wurden. Dazu hatte es geheißen, Schabowski habe die Untersuchungen zu Polizeiübergriffen bei den Demonstrationen vom 7., 8. und 9. Oktober in Ostberlin unterbinden wollen. Am 24. Oktober, dem Tag der Wahl von Egon Krenz zum SED-Generalsekretär, hatte er vorgeschlagen, die eingeleiteten Ermittlungen sofort zu beenden. Gestern nun erschien Schabowski persönlich vor dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der genannten Vorfälle, um seine Sicht der Dinge zu erläutern. Darüber berichten heute DDR-Zeitungen. Das SED-Politbüro-Mitglied hatte es am 24. Oktober als Jammerspiel bezeichnet, dass die Ermittlungen sich so lange hinzögen und dass ihr Ende nicht absehbar sei. Das, so Schabowski damals, trage die Gefahr einer systematischen Demontage des neuen SED-Generalsekretärs in sich. Deshalb sei ein Schluss der Untersuchungen geboten mit dem Ergebnis... Dass im Ergebnis dieser vorläufig abgeschlossenen Ermittlungen mitgeteilt werden kann, dass in 100 oder weiß ich wie viel Fällen, also oder weniger oder 80 Fällen oder 70 Fällen, die uns bekannt geworden sind, also Aussprachen geführt wurden mit den Betreffenden, bei denen sich herausgestellt hat, dass die Sache entweder gegenstandslos ist oder die Leute, die das betrifft, selbst also zurückgezogen haben. Dass in einigen Fällen, exakt so und so viel, festgestellt wurde, was du gesagt hast, Wolfgang, und dass in diesem Falle die entsprechenden juristischen, strafrechtlichen oder sonst welchen Konsequenzen also gezogen werden oder eingeleitet werden sind. Es bleibt ein Kreis von noch nicht geklärten Fällen, meinetwegen 5 oder 8, exakt. Das ist der Stand der Dinge. Schabowski hatte seinerseits vergeblich versucht, die evangelische Kirche von Berlin-Brandenburg davon abzubringen, in einer Pressekonferenz Augenzeugenberichte von Polizeiübergriffen öffentlich zu machen. In seiner Rechtfertigung gestern im Untersuchungsausschuss wollte Schabowski offensichtlich auch dem Eindruck entgegentreten, er habe mit der Nennung von Zahlen über Anzeigen und strafrechtliche Konsequenzen bereits offiziell gewünschte Vorgaben machen wollen. Das hat nicht alle Zweifel an einer Hinlenkung auf ein bestimmtes Ergebnis der Ermittlungen ausräumen können. Auch nach Schabowskis Erläuterungen appellierte ein Ausschussmitglied, der Schriftsteller Jürgen Rennert, an ihn, alles zu unternehmen, um den Eindruck zu widerlegen, es liege ihm nichts an der Aufklärung der Ereignisse zwischen dem 7. und dem 9. Oktober. Der Abschlussbericht des Generalstaatsanwalts in dieser Sache an die Volkskammer steht noch aus. DLF, kontrovers. Seit die DDR auf Reformkurs ist, gibt es vielfältige Anregungen von Regierung und Opposition, wie dieser Wandel finanziell unterstützt werden könnte. Der neueste und außergewöhnlichste Vorschlag, dem anderen Teil Deutschlands Wirtschaftshilfe zukommen zu lassen, ist ein Gemeinschaftswerk von Kurt Biedenkopf, CDU, und Georg Leber, SPD. Die beiden wollen den 17. Juni vom Feiertag zum Arbeitstag machen und die an diesem Tag erzielten Einkünfte zur wirtschaftlichen Unterstützung der DDR verwenden. Die Parteien im Bundestag äußerten sich bislang positiv über das Konzept. Einzige Ausnahme die Grünen. Dessen Fraktionsvorstand lehnt die Änderung des Tages zur deutschen Einheit in einem Arbeitstag grundsätzlich ab. Unsere Gesprächspartner heute, Kurt Biedenkopf selbst und Jutta Österle-Schwerin vom Fraktionsvorstand der Grünen. Wir beginnen mit Kurt Biedenkopf, der nochmal erläutert, wie seine Anregungen praktisch umgesetzt werden könnten. Wir haben vorgeschlagen, während der nächsten 5 Jahre den 17. Juni zum Tag der Solidarität zu erklären und das an diesem Tag erarbeitete Einkommen einer Stiftung zur Verfügung zu stellen, in deren Stiftungsrat sowohl die, ich sage es jetzt mal allgemein, die gesellschaftlichen Kräfte der Bundesrepublik wie auch der DDR vertreten sind und die Mittel, die auf diese Weise der Stiftung zufließen, dann in den 5 Jahren einzusetzen zur Anhebung der Lebensverhältnisse in der DDR, also zur Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen der DDR und der Bundesrepublik, vor allem durch Investitionen in Wissen, Können, in die Produktivität und in die Infrastruktur. Ja. Sie konzentrieren sich jetzt darauf, was Sie mit dem Geld machen wollen und sprechen nicht viel darüber, woher das Geld kommen soll. Und das habe ich schon gesagt. Die Bevölkerung soll einen Arbeitstag im Jahr, das ist 0,4% der Jahresarbeit, für diesen Zweck als Solidarleistung zur Verfügung stellen. Ja, das habe ich jetzt schon verstanden. Aber ganz salopp kann ich dazu nur sagen, Herr Biedenkopf, wie im Osten. Denn solche unfreiwilligen Arbeitseinsätze sind ja gerade eines der Dinge, die wir in der DDR kritisieren. Also ja, also das als eine Solidarleistung der Bürger in der Bundesrepublik als unfreiwilligen Arbeitseinsatz zu diffamieren, natürlich nicht sehr hilfreich. Ich meine, Hilfe kann nur freiwillig sein. Meinen Sie denn, dass die Verkäuferin oder die Kassiererin beim Hertie oder der Fließbandarbeiter sich besonders darüber freuen, wenn sie an einem sonst bezahlten Feiertag unbezahlte Arbeit machen müssen? Ich glaube, dass Sie die Menschen in unserem Land gewaltig unterschätzen. Ja. Außerdem haben wir auch sonst große Solidarleistungen. Okay, wenn ich Sie unterschätze, dann lassen Sie das doch freiwillig die Menschen entscheiden, ob sie das Geld spenden wollen. Es gibt ja Katastrophen, Erdbebengeschichten und da wird ein Konto im Fernsehen genannt und dann kann jede und jeder überweisen. Wenn Sie so viel Vertrauen haben zu den Menschen in unserem Land, dann lassen Sie das doch freiwillig machen. Aber große Solidarleistungen in diesem Umfang muss man schon durch seine Repräsentanten organisieren. Ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, den ausländischen und den bundesdeutschen Arbeitnehmerinnen den bezahlten Feiertag zu klauen, denn die Hilfe an die DDR scheitert überhaupt nicht an Geldmangel. Wir leben ja schließlich nicht in einem armen Land. Aber aus dem, was Sie eben sagen, entnehme ich, dass Sie den Gedanken überhaupt nicht begriffen haben. Doch, ich habe den Gedanken. Ich kann natürlich alles über Steuergeld machen. Nein, Sie wollen über den Staat handeln. Nicht unbedingt. Wir haben zum Beispiel ein Wirtschaftswachstum seit 1980 von über 20%. Ja. Im gleichen Zeitraum sind die Renten und das Arbeitslosengeld und die Sozialhilfe geschrumpft und die Löhne nur ganz minimal gestiegen. Es ist also klar, wo das Geld ist. Allein Siemens zum Beispiel hat 30 Milliarden an Überschüssen, die nicht produktiv angelegt werden. Also da kann man das Geld holen. Und natürlich steht auch der Rüstungshaushalt zur Disposition. Also, ja gut, Sie können ja entsprechende Vorschläge machen. Ich habe einen anderen Vorschlag gemacht. Ich habe auch eine völlig andere Vorstellung von der Solidarität der Menschen in diesem Land, die seit 40 Jahren in Freiheit leben konnten, im Verhältnis zu... Ich möchte vor diesem Hohen Haus den Volkspolizisten, den Grenzsoldaten, den Mitarbeitern der Passkontrolle und den Zöllnern herzlich danken, die umsichtig, einsatzbereit und freundlich die Aus- und Einreise von Millionen Bürgern ermöglichen. Zur gleichen Zeit stehen unsere Grenzsoldaten Tag und Nacht dafür ein, dass die Staatsgrenze unseres Landes unantastbar bleibt. Wir empfinden Hochachtung vor der aufopferungsvollen Arbeit der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Räte, die in dieser angespannten Zeit alles tun, damit das Alltagsleben in den Städten und Dörfern möglichst ohne Störungen funktioniert. Die SED wird in der Koalitionsregierung für eine kommunale Selbstverwaltung im besten Sinne des Wortes eintreten. Bereits mit den Plänen für 1990 sollten Schritte für stabile eigene Einnahmen der Kommunen, über deren Einsatz die jeweiligen Volksvertretungen selbst entscheiden können, veranlasst werden. Betriebe, die kommunale Dienste für die Bürger leisten, sollten den Städten zugeordnet werden. Dadurch könnten auch direkte Finanzbeziehungen zwischen ihnen und den örtlichen Haushalten entstehen. Stärker beteiligt werden sollten die Städte und Gemeinden ebenfalls an den in ihrem Territorium erhobenen und zu einem erheblichen Teil bisher von übergeordneten Staatsorganen vereinbarten Steuern. Dazu gehören Handwerks- und Gewerbesteuern. Es würde der Bedeutung der Städte und Gemeinden entsprechen, wenn die Volkskammer, wie von unserer Abgeordneten Monika Werner am Montag hier vorgeschlagen, ein Gesetz zur sozialistischen Stadt- und Gemeindeordnung beschließt und damit eine Kommunalverfassung schafft. Wir sind davon überzeugt, die Regierung, die wir heute wählen, wird ihren Verfassungsauftrag zur einheitlichen Durchführung der Staatspolitik erfüllen. Dafür spricht die Regierungserklärung von Hans Modrow und dafür spricht die Zusammensetzung dieses Kabinetts als große Koalition aller Parteien. Ich betone noch einmal, wir sind für die radikalsten Reformen, wenn sie den Sozialismus voranbringen. Zu Reformen, die den Sozialismus demontieren, sagen wir Nein. In diesem Sinne wird meine Partei die Regierung mit ganzer Kraft unterstützen. Das war Wolfgang Herger, der Sprecher der SED-Fraktion. Bemerkenswert, dass auch er eine klare Trennung von Partei, seiner Partei, der SED und Staat gefordert hat. Eine bislang unerhörte Forderung. Vorsitzende der CDU, Herrn Lothar de Maizière. Es folgt Lothar de Maizière, Sprecher der CDU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich dafür, dass Sie mir, der ich nicht Abgeordneter in diesem Hohen Haus bin, gemäß § 5 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Volkskammer die Möglichkeit einräumen, hier zu sprechen. Ich spreche für die CDU. Die CDU erklärt, sie beginnt den Wahlkampf heute noch nicht. Sie begrüßt die Regierungserklärung. Sie trägt sie als Koalitionspartei in ihren Grundlinien mit. Sie stellt fest, dass jetzt unsere politische Situation erfordert höchste Aufmerksamkeit. Aber unsere politische Vernunft und unsere Verantwortung dürfen nicht nur dieses Jetzt im Auge haben. Es geht um heute und um morgen. Die Politik, die wir heute konzipieren, muss dauerhaft tragen. Wir standen vor der Wahl, passiv in den gesellschaftlichen Kollaps hineinzugeraten oder aktiv der Realität unserer Krise ins Gesicht zu sehen. Wir haben uns der Krise gestellt und damit den Aufgaben, die jetzt zu lösen sind. Wir stehen vor der Frage, was soll bleiben, was darf nicht weitergehen. Die CDU ist dankbar, dass kirchliche Repräsentanten auf beide Fragen besonnene Antworten gegeben haben, als unsere Staatsführung noch schwieg. Wir unterstreichen, die Kirchen haben mit solchen Stellungnahmen ihre politische Verantwortung in den Grundfragen, in denen es in Kirche und Gesellschaft um den gleichen unteilbaren Menschen geht, wahrgenommen. Mit der Formulierung des Regierungsprogramms nehmen wir, die politischen Kräfte unseres Landes, endlich unsere Verantwortung wahr für die konkrete Ausgestaltung der heute notwendigen Politik. Dass wir uns dieser Aufgabe als Koalition gemeinsam unterziehen, ist eine Forderung der politischen Vernunft. In der Art, wie es geschieht, sehen wir die in der Geschichte der DDR erstmalige Chance, ein echtes Bündnis wirklich gleichberechtigter Partner zu gestalten. Wir haben uns jetzt geeinigt, unsere Probleme nicht im Dauergegenüber von Regierung und Opposition zu lösen, sondern im Wechsel sich zu den Sachfragen findender Mehrheiten. Das wird der Zusammenarbeit der Parteien eine prinzipiell neue Qualität verleihen. Es ist unsere gemeinsame Verpflichtung, und die Verpflichtung eines jeden Einzelnen von uns, diese neue Qualität zu achten, zu schützen und die Garantien dafür zu schaffen, dass sie nicht mehr verloren gehen kann. Es gibt keine Wende ohne grundlegende Selbstkritik. Wir Christen sprechen hier von Buße. Wir haben nicht nur einzelne Fehler gemacht, die wir aufrechnen könnten gegen unsere Errungenschaften. Unsere Gesellschaftsentwicklung hat unter einem falschen Vorzeichen gestanden. Statt echtes Bewusstsein frei sich entwickeln zu lassen, haben wir es Jahrzehnte durch Druck ersetzt. Dieser Druck hat Bewusstseinsentwicklung gehemmt und Initiative gelähmt. Steht jetzt wieder Falk Schwarz. Es gab, Herr Schwarz, heute Bewegung, aber nicht an der Mauer, sondern wohl unter den Journalisten. Ja, unter den Journalisten, denn der Westberliner Polizeipräsident hat hier die Hauptzufahrtsstraße, die Straße des 17. Junis, räumen lassen. Alle Fernseh- und Rundfunkwagen mussten umgesetzt werden. Wir sind der Mauer förmlich näher gerückt. Wir sind jetzt nur noch ein paar Meter von der Mauer entfernt. Ich stehe hier unmittelbar vor der Mauer und da ist ein Graffiti aufgemalt. Erich, gib doch endlich auf. Das hat er ja mittlerweile auch getan. Der Platz vor dem Brandenburger Tor, der von der Mauer eingefriedet wird, ist also völlig bewegungslos im Augenblick. Einige Grenzsoldaten laufen auf der Mauer entlang. Aber man weiß im Prinzip nicht so recht, was jetzt passieren wird. Man hofft, dass dadurch, dass diese Stative und die Krane der Fernsehgesellschaften weg sind, nun der Weg frei wäre für die Öffnung der Mauer vor dem Brandenburger Tor. Aber das ist im Augenblick, das sagt zumindest die Polizei, die Westberliner Polizei, noch eine Spekulation. Die Westberliner erwarten ja wieder einen riesen Besucheranstrom. Wie bereitet man sich darauf vor, Herr Schwarz? Nun, dieser Besucheranstrom hat heute Mittag bereits eingesetzt, und zwar vor allem in die Außenbezirke. Er ergießt sich vor allem im Augenblick über die neu eröffneten Grenzübergänge, zum Beispiel im Wedding. Und da rechnet die Polizei, dass mittlerweile 400.000 Menschen heute aus dem Ostteil der Stadt herübergekommen sind. Erstaunlicherweise war zum Beispiel in Wedding an der Wollangstraße der Andrang einigermaßen zu beherrschen, aber die Geschäfte dahinter hatten die allergrößten Schwierigkeiten und die Ostberliner stellten sich für das Begrüßungsgeld vor allem an einem einzigen Bankschalter an, einer kleinen Bank, die dort das Begrüßungsgeld auszahlte, und die Senatsverwaltung musste einen Lautsprecherwagen vorbeischicken, um die Ostberliner darauf aufmerksam zu machen, dass nicht immer die längste Schlange die beste ist. Lässt man denn die Trabis jetzt im Ostteil der Stadt und benutzt öffentliche Verkehrsmittel? Also es ist so, dass heute der größte Teil der Leute ohne Trabis über die Grenze gekommen sind. Mit einer Ausnahme am Grenzübergang Invalidenstraße war es so, dass man ein zweites Loch in die Mauer gebohrt hat, weil einfach die zweite Fahrspur geöffnet werden musste, weil der Andrang der Trabis über diesen Übergang so groß war, dass man sich nicht anders zu helfen wusste. Andererseits sind die U-Bahnen zum Beispiel gerade in Rudow und Lichtenfelde derartig voll gewesen, dass man also den Bahnhof Rudow zum Beispiel eine Zeit lang sperren musste, weil die nachdrängenden Passagiere, offensichtlich diejenigen, die vorne an der Bahnsteigkante standen, drohten, auf die Schienen zu schubsen. Also das waren einige Szenen heute in Berlin. Und man erwartet eigentlich, dass es morgen noch schlimmer wird. So ein kleiner Hauch von Anarchie, wie ein Kollege gesagt hat, herrscht hier in der Tat in Berlin. Die Ladenschlusszeiten sind aufgehoben und morgen haben die meisten Geschäfte sogar bis 18, manche sogar bis 20 Uhr geöffnet. Danke, Falk Schwarz, nach Berlin. Wir werden Sie in den weiteren Sendungen selbstverständlich über die Entwicklung am Brandenburger Tor informieren. Wir bleiben trotzdem in Berlin. Der ehemalige Dresdner SED-Funktionär Hans Modrow hat der Volkskammer der DDR heute Morgen eine neue Regierung präsentiert. In seinem Kabinett sind Vertreter aller 5 zugelassener Parteien. Harald Kleinschmidt stellt die neuen Minister vor. Der entschlossene Wille zur Reform ist auch aus der Zusammensetzung des Kabinetts von Hans Modrow ablesbar. In der Regierung, die sich Koalitionsregierung nennt, ist die SED mit 16 von 28 Mitgliedern zwar noch immer am stärksten vertreten. Sie besetzt die Schlüsselposten für Wirtschaft, Verteidigung, Sicherheit sowie das Außenministerium. Auf den übrigen Posten und auch in der neuen Struktur des Ministerrats werden jedoch die Akzentverschiebungen sichtbar. 2 von 3 direkten Stellvertretern Modrows gehören der LDPD bzw. der CDU an. Peter Moret von den Liberaldemokraten ist künftig für die örtlichen Staatsorgane zuständig. Lothar de Maizière, der neue CDU-Vorsitzende, ist Stellvertreter des Ministerratsvorsitzenden für Kirchenfragen. Von der SED schließlich stammt Modrows dritte Stellvertreterin, Professor Christa Luft, eine ausgewiesene Expertin, die das Ressort Wirtschaft leiten soll. Unterstrichen werden soll damit auch die neue Rolle der Frauen, die unter der alten SED-Führung wesentlich zu kurz kamen. Insgesamt erhielten die LDPD 4, die CDU 3, NDPD und Bauernpartei je 2 Ministerposten. Hans Modrow hat den Ministerrat von 44 auf 28 Mitglieder verkleinert. Er hat neben dem Wirtschaftsressort einige neue Ministerien geschaffen, so eines für Tourismus, dem Bruno Bentin vorsteht, und eines für Arbeit und Löhne, das auch mit einer Frau, mit Hannelore Mensch, besetzt ist. Das Ministerium für Staatssicherheit wurde in ein Amt für nationale Sicherheit umgewandelt. Ihm steht der 39-jährige Wolfgang Schwanitz vor, der bisher im Rang eines Generalleutnants einer der stellvertretenden Minister für Staatssicherheit war. Neuer Verteidigungsminister ist Theodor Hoffmann, der bisherige Chef der Volksmarine. Den Verfall der Städte und Gemeinden in der DDR soll als Minister für Bauwesen und Wohnungswirtschaft der bisherige Oberbürgermeister von Weimar, Gerhard Baumgärtel, CDU, stoppen. Aus der alten Regierung unter Willi Stoph wurden 9 Minister übernommen. Gerhard Beil, Außenhandel, und Gerhard Schürer als Vorsitzender der staatlichen Plankommission, der auf der letzten Volkskammersitzung schonungslos über die Schludrigkeiten und unsauberen Bilanzen des Günter Mittag berichtet hatte. Weiter Kurt Singhuber, Schwerindustrie, Karl Grünheit, Maschinenbau, Manfred Flegel, Handel und Versorgung, Hans Reichelt, Umweltschutz, Hans-Joachim Heusinger, Justiz, Klaus Thielmann, Gesundheit, sowie der langjährige Außenminister Oskar Fischer, bei dessen Nennung das Volkskammerplenum lebhaft applaudierte. Als reformfreudig gelten der neue Minister für Bildung und Jugend Wilfried Posner, der bisher Vorsitzender der Pionierorganisation war, sowie der neue Kulturminister Dietmar Keller. Regierungssprecher und Leiter des Presseamtes schließlich ist Wolfgang Mayer, der bisherige Sprecher des Außenministeriums. Auch er im Ministerrat. Anders als im Politbüro der SED ist im neuen Ministerrat niemand von den alten Betonköpfen auszumachen. Im innenpolitischen Bereich besteht Motros Mannschaft aus ausgewiesenen Reformern. In der Außenpolitik sollen routinierte Fachleute wie Oskar Fischer und Gerhard Peil für Kontinuität sorgen. Hans Modrow stellte nicht nur seine Mannschaft vor, er gab auch eine Regierungserklärung ab. Er sprach die schwierige Finanz- und Wirtschaftslage an und er versprach Reformen, unter anderem ein Wahl-, ein Medien- sowie ein Reise- und ein Passgesetz. Die Erklärung Modrows und die anschließende Debatte der Volkskammer fasst Henning von Levies zusammen. Die Regierungserklärung von Hans Modrow machte deutlich, wie tief die Krise der DDR ist, wie wenig Vertrauen die SED noch besitzt im Volk, wie viel getan werden muss, damit es endlich besser wird in der DDR. Wir brauchen von denjenigen, die sich dazu bereit finden, einen Vertrauensvorschuss, und ich weiß, dass ich damit schon viel verlange. Deshalb will ich hier erklären, diese Regierung wird nur das versprechen, was sie wirklich halten kann. Deshalb will sie jeden Werktätigen dazu auffordern, so ergebnisreich wie irgend möglich zu arbeiten, zügig und viel rationeller in jeder Stunde und für jede Mark, die bezahlt wird. Dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, ist unser Auftrag. Die Wirtschaft der DDR aus der Krise zu führen, ihr Stabilität zu verleihen und Wachstumsimpulse zu geben, ist jetzt die wichtigste Aufgabe der Regierung. Und diese Aufgabe werden wir in eigener Kompetenz anpacken. Verantwortlich sind wir der Volkskammer und ihr haben wir Rechenschaft zu legen. Wir verstehen das als Rechenschaft vor dem Volk. Die neue Regierungsriege in Ost-Berlin scheint sich im Klaren darüber zu sein, wie wichtig gute, gut nachbarliche Beziehungen zur Bundesrepublik für eine Sanierung der DDR sind. Hans Modrow? Beiden deutschen Staaten haben bei aller Verschiedenheit ihrer Gesellschaftsordnung eine jahrhundertalte gemeinsame Geschichte. Beide Seiten sollten die hier liegenden Chancen begreifen, ihrem Verhältnis den Charakter einer qualifizierten, guten Nachbarschaft zu geben. Indem sich beide deutsche Staaten uneingeschränkt respektieren, können sie zugleich wertvolles Beispiel kooperativer Koexistenz schaffen. Die Regierung der DDR ist bereit, die Zusammenarbeit mit der BRD umfassend auszubauen und auf eine neue Stufe zu heben. Das gilt für alle Fragen. Sicherung des Friedens, Abrüstung, für Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, Umweltschutz, Verkehr, Post- und Fernmeldewesen, für die Kultur, den Tourismus und den umfangreichen humanitären Bereich. Wir sind dafür, die Verantwortungsgemeinschaft beider deutscher Staaten durch eine Vertragsgemeinschaft zu untersetzen, die weit über den Grundlagenvertrag und die bislang geschlossenen Verträge und Abkommen zwischen beiden Staaten hinausgeht. Dafür ist diese Regierung gesprächsbereit. Ein kreatives politisches Bündnis soll sie sein, die Ostberliner Koalitionsregierung. Wie nicht anders zu erwarten, fand die Regierungserklärung breite Zustimmung bei den Volkskammerfraktionen. SED-Politbüromitglied Wolfgang Herger bekräftigte noch einmal den Willen seiner Partei zum radikalen Wandel. Die heutige Tagung findet in einer schicksalhaften Zeit für unser Volk statt. Wir machen die Erfahrung der Freiheit. Dieses Wort Volker Brauns trifft das Gefühl der Massen, die den Aufbruch unseres Landes herbeigeführt haben. Diese Zeit ist die Zeit der Befreiung vom alten Denken, von verkrusteten Strukturen. Sie ist die Zeit von Verzweiflung und neuer Hoffnung, von Misstrauen und vom Ringen um neues Vertrauen. Eine friedliche Revolution zu einem demokratischen Sozialismus bricht sich Bahn. Herger betonte, dass die Regierung weder dem Politbüro noch dem Zentralkomitee, sondern allein der Volkskammer verantwortlich sei. In puncto Wirtschaft gelte es eine effektive Synthese von Plan und Markt zu schaffen.